Meine Herren und meine Damen, bitte hören Sie mich mal an, wenn ich Ihnen jetzt erzähle die Geschichte von Herrn Hahn. Der Herr Hahn bekam 2 Sitze für die Oper im Parterre, denn sein Onkel hat einen Schwager, der ist dort ein Billeteur, und er sagt zu seiner Gattin wegen Heizu Lohengrin und fängt an um 6:30 sich den Smoking anzuziehen. Zuerst hat er sich gewaschen und dann hat er sich gekämmt und dann nimmt er aus den Kasten das gesteifte weiße Hemd, knöpfelt einzig die Manschetten und die Brustknöpfe voller Ruh. Aber dann kommt die Machleuke, denn der Kragen geht nicht zu, weil das Hemd war in der Wäsche und der Kragen, der ist neu, und das Hemd hat 43 und der Kragen 42, und er stellt sich vor dem Spiegel und er plagt sich wie ein Hund, denn der Spitzel von den Knöpfel ist nicht spitzig, sondern rund. Deshalb sagt er zu der Gattin, dieser Knopf macht mich noch krank. Gleich darauf gibt sie ihm ein anderes, doch das andere ist zu lang. Darauf fängt er an zu schreien, was sind das für miese Knöpfe? Und er sagt zu ihr, du Trampel, und sie sagt zu ihm, du Tepp. Und die Uhr geht immer weiter und der Kragen geht nicht zu. Deshalb macht er eine Pause und zieht erst sich an die Schuh. Dann probiert er es vom Nein, doch das hat mir keinen Zweck, weil die Hände sind ja dreckig, jeder Finger hat einen Fleck. Da bekommt er fast die Tollwut, reißt die Horsig aus seinem Schopf und dann zieht er aus die Wäsche und haut ihr sie um den Kopf. Auf der Erde liegt die Wäsche und die Knöpfe auch dabei, denn der zweite steife Kragen ist grad in der Putzerei. Dann zerschlagt er noch den Spiegel und das ganze Porzellan. In der Oper singt inzwischen schon der Bucher mit dem Schwan, doch der Hahn schreit wie Meschugge, mir ist heut ganz recht geschehen. Was brauch ich als Möbelhändler, mir den Lohengrin anzusehen? Denn ein Jud soll ins Kaffeehaus und nicht in die Oper gehen.